Deutschlandfunk. Corso. Newt Scamander ist für echte Magiefans kein Unbekannter. Das Lehrbuch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, taucht irgendwann irgendwo in den Harry Potter Bänden auf. Außerdem gibt es das Schulbuch für angehende Zauberer, 64 Seiten stark, beim Carlsen Verlag, ein reales Buch, geschrieben von Newt Scamander, was in dem Fall das Pseudonym für Joanne K. Rowling ist. Und eben diese Harry-Potter-Schöpferin hat jetzt für die Verfilmung von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, das erste Mal ein Drehbuch geschrieben. Und zwar gleich für eine Filmreihe mit 5 Teilen. Regisseur ist David Yates, der auch bei 4 Potter-Filmen die Regie hatte. Teil 1 startet morgen in unseren Kinos mit Oscar-Preisträger Eddie Redmayne als Newt Scamander. Hartwig Tegeler hat den Film gesehen und ist in ein magisches Big Apple eingetaucht. New York im Jahr 1926, 70 Jahre vor der Harry-Potter-Geschichte. Gestern kam ein Zauberer mit einem Koffer in New York an. Einem Koffer voller magischer Kreaturen. Berichtet Popentina Goldstein den Chefs der amerikanischen Zauberergesellschaft. Ein ziemlich misslungener Einstand des berühmten Magiezoologen Scamander aus Großbritannien hier im Big Apple, der dann auch bei Teeny und Schwester Queenie Einzug hält. Teeny? Du bringst Herrenbesuch mit. Das ist Mr. Scamander. Er hat etwas verloren und ich helfe ihm, es zu finden. Denn die Geschöpfe, die Newt Scamander in seinem magischen Reisekoffer transportiert, machen ziemlichen Ärger. Es war wie ein Geist. Ich habe seine Augen gesehen. Und da ist es abgetaucht, unter die Erde. Und dann taucht das Wesen wieder auf und reißt eine Schneise durch das Pflaster von New York. Und da dann rattern die Festplatten und geben ihr Bestes bei diesen Computerbildern. Es gibt in Fantastische Tierwesen schöne, fantasievolle Details aus diesem New York der 1920er und diesem Zauberer New York dahinter, für normale Sterbliche nicht sichtbar, bis Newt Scamander mit seinen magischen Tierwesen auftaucht. Und es ist verblüffend, mit welcher Selbstverständlichkeit inzwischen computeranimierte Wesen und menschliche Schauspieler in einer Szene miteinander agieren und funktionieren. Keine Panik! Es gibt absolut keinen Grund zur Besorgnis! Seit den Harry-Potter-Filmen, von denen Regisseur Peter Yates 4 inszenierte, hat die Filmtechnik wieder einmal große Sprünge getan. Und es ist ein Vergnügen, Eddie Redmayne alias Newt Scamander in der ersten halben Stunde des Films zu folgen, wenn er die magischen Tierwesen, die ihm aus seinem Koffer entschlüpft sind, wieder einzufangen sucht. Mr. Scamander! Den Niffler beispielsweise, mit seinem flauschigen schwarzen Fell und der langen Schnauze, ein begnadeter Taschen- wie Juwelendieb, die oder das wohl zu einer Art Gattung von Beuteltier gehört. Denn den Beutel, stopft es sich sehr, sehr voll. Und wenn Newt Scamander das Tier erwischt und an den zappligen Beinen sozusagen ausschüttelt, eine wunderbare Szene. Nur ändern diese immer wieder im Film auftauchenden Schauwerte nichts daran, dass die Figuren, die Joanne K. Rowling in der Spin-off-Serie zu Harry Potter entwirft, mit der Komplexität der Figuren des Urkosmos nicht mithalten können. Dass es natürlich auch in diesem magischen New York einen Oberbösewicht gibt, klar. Von Colin Farrell gespielt, der aber am Ende von Teil 1 seine magische Maske abreißt und sich in Johnny Depp verwandelt, der dann in Teil 2 ganz übernimmt. Die Plattitüden einer gut-böse Dichotomie der Welt, ihr kann Joanne K. Rowling im ersten Film dieses Fünfteilers nichts hinzufügen. Das wäre vielleicht auch nicht weiter schlimm, wenn nicht gegen Ende des Films mal wieder gähn. Tiefes Gähn. Der Computer und seine blutleeren Bits und Bytes Zerstörungsorgien das Regiment über den Film total übernehmen. New York in Klump hauen, wie Roland Emmerich alias Master of Disaster es in seinen besten Zeiten tat, und dann mit dem Zauberstab alles wieder ordentlich zusammenfügen. Aus dem Physischen gleiten die Bilder dieses Films so ab in die reine Virtualität. Man riecht förmlich die Greenscreen, vor der die Schauspieler agierten. Und das merkt man auch dem Hauptdarsteller Eddie Redmayne an, der im Film kaum einen anderen Ausdruck an den Tag legt, als den des sympathischen, liebevollen, ein wenig verschrobenen Wissenschaftlers. Dieses typische Problem im zeitgenössischen Blockbuster-Kino könnten nur Figuren mit realen Problemen lösen. Schreiben kann Joanne K. Rowling solche Charaktere, ihre inzwischen dreiteilige Reihe um den Privatdetektiv Cormac Strike, zunächst unter Pseudonym veröffentlicht, beweist das. Aber als Drehbuchschreiberin dieser neuen Kinoserie ist davon wenig zu spüren. Natürlich, das Serielle ist Ausdruck für die Ideenlosigkeit in der Filmfabrik und dem Versuch, wie in diesem Fall, die goldene Harry-Potter-Gans in allen Varianten zu schröpfen. und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Joanne K. Rowling irgendwie von einer einst fantastischen Idee nicht wieder loskommt und sie schließlich mit ihrem Magie- bzw. Fantasy-Universum doch in die Falle vom goethischen Zauberlehrling getappt ist. Die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Nachsatz. Viele ihrer Honorare spendet die wohlhabendste britische Schriftstellerin und nun eben auch Drehbuchautorin Joanne K. Rowling karitativen und sozialen Zwecken. Gut, dann reißen wir uns eben zusammen und halten noch 4 weitere Teile von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind aus. Auch mit einer Albino-Ausführung von Johnny Depp. Wie gesagt, dann ab Teil 2. Weil, bitte, wo steht denn geschrieben, dass das Leben eines Kinogängers, einer Kinogängerin, einfach wäre? Mein Kollege Hartwig Tegeler zur Verfilmung der Rowling-Drehbuchvorlage Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.